manchmal so Situationen als Christ beim Bibellesen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Du stößt auf irgendeinen Vers und der geht durch. Ja, der geht einfach durch. Plötzlich fällt es dir wie Schuppen von den Augen, was da gemeint ist, ja. Und was du eigentlich schon immer gewusst hast, plötzlich sitzt es irgendwie im Herz drin, ja. Und so ging es mir vor ein paar Wochen mit diesem Vers aus Johannes 20, Vers 17. Und nur der zweite Teil, eigentlich nur ein Aspekt daraus. Er sagt, also er trifft auf Maria Magdalena, der Auferstandene, und er sagt, rühre mich nun nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren. Aber berichte meinen Brüdern, ja, und das hat mich so berührt. Er sagt, berichte meinen Brüdern, ich fahre auf zu meinem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Und plötzlich war mir das so bewusst, warum sagt das als erstes Jesus, ja, nach der Auferstehung, ja. Und irgendwie, wenn Jesus sowas betont, ja, ich glaube, er hat es in keinem Zusammenhang irgendwann mal gesagt, mein Vater und euer Vater. Er hat häufig gesagt, euer Vater. Und es ist immer nicht so ganz klar, was er da gemeint hat. Hat Gott gemeint? Manchmal hat er auch gesagt, euer Vater ist der Teufel, weil ihr glaubt nicht, was ich euch sage. Ne? Also, aber in dem Fall plötzlich, da war was Neues passiert, ja. Mein Vater und euer Vater, das sollte Maria Magdalena den Jüngern sagen. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Und mir ist plötzlich so bewusst geworden, da ist es passiert, also in der Auferstehung ist es passiert, dass wir Söhne geworden sind, ja. Alle, die glauben, Söhne geworden sind. Alle, die an Jesus glauben, Söhne geworden sind, ja. Nicht, weil es irgendwer gesagt hat, sondern weil es Realität ist. Es ist Realität geworden. Es ist eine geistliche Tatsache, die niemand mehr kippen kann. Weißt du, wenn du an Gott, an Jesus glaubst, an die Auferstehung, deswegen ist auch so die Betonung, Jesus aufgestanden. Wenn du glaubst, dass Jesus aufgestanden ist von den Toten, das ist so wichtig. Er ist aufgestanden von den Toten, um dieses Werk zu vollbringen. Ja? Jesus ist der natürliche Sohn, kann man auch nicht sagen, aber der Sohn des Vaters, der eingeborene Sohn des Vaters, der einzige Sohn des Vaters. Ja, und wir sind hinzugekommen, ja, als Werk der Erlösung, ja, als Gnade. Durch Gnade sind wir dazugekommen, quasi in die Position, die auch Jesus innehat, in diese Kindesposition, in diese Sohnesposition. Das hat mich so getatscht, weißt du, das hat irgendwie mein Leben total umgekrempelt, weißt du, diese Sicht, ja, ich habe das so oft schon gehört, diese Bibelstellen, Römer 8 und es gibt viele Sachen, wo er schreibt von Abba Vater. Ja, und du liest das und du glaubst das und du bekennst das und du proklamierst das. Aber es ist ein Unterschied, wenn es von da nach da geht. Ja? Wenn es von da nach da geht, wenn plötzlich das sich mit dem Glaube verbindet, da ist es passiert, das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, ich muss nur Ja sagen dazu. Ne? Ja? Ich bin da eigentlich gar nicht beteiligt so richtig, aber ich muss nur Ja sagen dazu, zu dieser Sohnschaft, ja. Und das ist passiert, weißt du, das ist passiert. Und das kann dir keiner mehr nehmen, weißt du, es kann dir keiner mehr nehmen, es kann dir keiner mehr entreißen, egal was in deinem Leben passiert, wenn du weißt, du bist der Sohn deines Vaters, ja. Und derselbe Sohn oder desselben Vaters, den Jesus als Vater hat, ja. Ja. In der Welt ist es so immer die Frage von Kindern, ja, bin ich wirklich der Sohn von dem und denen, ja? Der Sohn, da machen sie Vaterschaftstests, ne, und du kannst es ja an der Vererbungslehre auch sehen, ja, braune Augen setzen sich durch oder was gibt es da alles für Sachen, ne, Blutgruppe, ja, da gibt es so irgendwelche so, diese ganze Vererbungslehre, ne, aber das genaueste ist wo dieser DNA-Test, ne, ich habe da vorgestern kurz drin gelesen, da gibt es auch Qualitäten, ja, da vergleichen sie ein Genom, eine Stelle des Genoms von deinem Vater mit deinem Genom, ja, und das machen sie an 15 Stellen und dann hast du 99,99% Wahrscheinlichkeit, ja. Und dann können sie es noch genauer machen, wenn sie bei über 20 Stellen gucken im Genom oder bei über 30, aber es ändert sich nur die Zahl hinter dem Komma, die 9 werden halt länger hinter dem Komma, ja. Und trotzdem sind Leute nicht sicher, ist das jetzt mein Vater oder ist das nicht mein Vater? Aber wir, weißt du, wir können sicher sein, weil Der Geist gibt unserem Geist Zeugnis, ja, dass wir seine Kinder sind, ja, dass wir einen Vater haben. Und das ändert aus meiner Sicht alles. Es ändert alles, weißt du? Du bist kein Knecht mehr, du bist kein Sklave mehr, du bist keiner, der moralisch besser leben will, der als Christ leben will. Du bist ein Sohn, du bist in einer Familie drin, ja. Und da spielt die Genetik sehr wohl eine Rolle, weil die ist da drinnen, ja. Die ist da drinnen, ja. Ja, wenn du einen Apfelbaum hast, ja, und der wächst, ja, da kommen nur Äpfel vor, ja. Warum? Weil der Same in die Erde gefallen ist, ja, und der ist gestorben und da kommt ein Apfelbaum und da kommen nur Äpfel dran, weißt du? Und so ist es bei dir auch. Es kommen nur Äpfel hervor. Also, ja. Oder Bananen, ja. Bananen. Ja, alles Banane. Beim Daniel Fasten habe ich die Banane gelernt zu lieben. Das ist mein bester Freund gerade. Also Gott ist jetzt unser Vater. Durch Annahme, ja, durch Erlösung, durch Teilhabe an Christi Sohnschaft. Wir sind seine Teilhaber geworden. Ja. Er ist gestorben für uns und wir sind auferstanden mit ihm als Söhne. Ja. Sag mal zu deinem Nachbarn, hi Bruder, Sohn oder Schwester. Hi Bro, sagt man jetzt. Ne? Das heißt, es ist was völlig Neues passiert. Ja, es ist kein. Früher habe ich so gedacht, ja, durch Jesu Erlösungswerk sind wir quasi wieder in der Position von Adam vor dem Sündenfall. Aber das ist nicht so, ja. Es ist nicht irgendwas repariert worden oder wieder in Ordnung gebracht worden, sondern es ist eine ganz neue Schöpfung, weißt du. Vorher war es, also im Garten Eden war ja Schöpfer und Schöpfung, ja. Das war die Beziehung Schöpfer und Schöpfung. Klar, sie hatten die Nähe zu Gott, ja, aber es war nicht Vater, Sohn, ja. Vater, Sohn erst durch Jesus. Es ist was völlig Neues, was sich Gott hat einfallen lassen, ja. Was völlig Neues, weißt du, und wir können da drin leben. Das ist eigentlich ein Grund, um jeden Tag zu tanzen und zu jubeln und sich zu freuen, weißt du. Ja. Und das ist auch so. Vielleicht ist es so eine Schwierigkeit, dass wir gar nicht so richtig wissen, was eine gute Vater-Sohn-Beziehung ist, weil du hast einen Vater, der so und so gewesen, ja. Aber Gott, der Vater ist was ganz anderes, weißt du? Es ist die Liebe, weißt du, dieses Genom des Vaters ist Liebe, ja. Daran erkennst du ihn, an der Liebe erkennst du ihn, am Glauben erkennst du ihn, an den Wundern erkennst du ihn, ja. Ja, das ist ein Genom, das in dir drin ist, weißt du? Das Genom des Vaters, das hat Jesus gemacht. Er sagt, sein Vater ist auch unser Vater und sein Gott. Ja, Jesus sagt hier sein Gott. Das heißt, er bezieht sich auch auf seine Menschlichkeit. Sein Gott ist auch unser Gott. Ja. Genau. In Römer 8 steht, ja, das kennen wir, denn so viele, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sie sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sondern einen Geist der Sohnschaft, in dem wir rufen, Abba, Vater. Abba, Vater, das ist diese Intimitätsanrede von Jesus zu seinem Vater. Abba, Vater, ja. Ja, Abba, Vater, Papa. Die Kindschaft ist kein Naturzustand, ja. Paulus sagt, du bist nicht automatisch, ja, ein Kind Gottes. Der Heilige Geist bewirkt die Sohnschaft. Der Heilige Geist bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Söhne sind, ja. Ja, nicht Abstammung, nicht Moral, nicht Leistung machen den Sohn aus, sondern Geistempfang, neue Identität. Wir haben den Geist, ja, seines Sohnes empfangen, ja, und er hat uns zu Söhnen gemacht. Ja, auch dass wir, das verändert auch dein Gebetsleben, ja, dass du beten kannst. Weißt du, du kannst mit allen zu Gott kommen. Weißt du, du kannst mit allen zu ihm kommen. Ja, mit großen Sachen, mit kleinen Sachen, wie ein Kind zu seinem Vater kommt. Ja, du kannst mit allem kommen. Du kannst mit deinen ganzen Sorgen kommen. Du kannst mit deinen Nöten kommen. Du kannst mit dem Sachen kommen, die dir gelungen sind, die gut waren, die toll waren. Weißt du, du kannst mit Gott Gemeinschaft haben. Weißt du, und er sehnt sich, sein Herz sehnt sich nach Gemeinschaft. Er sehnt sich nach dieser Vater-Sohn-Beziehung, die er auch mit Jesus hat, sehen das sich in uns, ja. Er will keine irgendwelche Automaten, meistens hätte er uns ja klonen können, ja, aber er will Kinder, ja, er will Kinder. Er wollte schon immer Söhne, weißt du, und das ist auch unsere Motivation, ja, in Bezug auf die verlorenen Schafe, ja. Er will, dass sie, die Verlorenen mit ihnen in Verbindung kommen, ja. Nicht, dass du Bekehrungen abhaken kannst, ja, sag wieder ein für Jesus, ja, gewonnen, Halleluja, sondern weil er sich sehnt, weißt du, sein Herz sehnt sich nach den Menschen, ja, und das ist auch in dir diese Genetik, weil dein Herz sehnt sich auch danach, dass die Menschen mit Gott zu versöhnen, ja, in diese Lage wieder hineinzubringen, dass sie ihren Vater annehmen können, weißt du, ja. Auch in der Welt ist es so, ja, mit Jesus haben die wenigsten Probleme. Der Heilige Geist ist erst so suspekt, aber der Vater wird verunglimpft überall, ja. Der Vater wird nur verunglimpft in der Welt, ja. Ja, das ist manchmal nicht zu ertragen als Christ so richtig, ne. Kann sich dem nicht aussetzen. Aber das ist, wie der Teufel wütet, ja, diese Beziehung zu verhindern, um jeden Preis, diese Beziehung zum Vater, ja, die Jesus wiederherstellen wollte, ja. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um euch mit dem Vater zu versöhnen, ja, dieses Versöhnungswerk, ja, das auch wir haben. Es ist einfach ein Versöhnungswerk, ein Werk der Versöhnung, um wieder Menschen lebensfähig zu machen. Du bist eigentlich nicht lebensfähig, wenn du keine Beziehung zu deinem Vater hast. Eine meiner Betreuten, die wurde im Oktober oder so operiert, war eine lange Operation, 8-9 Stunden ging die. Und dann war es auf Intensiv und dann stand es auf der Kippe. Und ich habe gesagt, Herr, ich will erst von dir erzählen, lass sie nicht sterben, ja. Und dann kam sie wieder ins Leben zurück, das war echt stark. Und dann war ich jetzt neulich bei der Nachsorge bei ihr, mit ihr beim Arzt und hat mich daran erinnert, ja. Und ich hab so dieses, weiß nicht, kommt wahrscheinlich aus meiner Vergangenheit, ja, ich habe Schwierigkeiten, Leuten was überzustülpen, gerade auch wenn sie bei mir in einer gewissen Abhängigkeit sind, ja. Und Gott hat mich da, ich habe es Gott gesagt, ich sage, ich kann das so schlecht, jemandem was überstülpen, ja. Die Frau, die braucht mich ja auch, weil ich ihre Sachen regeln muss, ja. Ist irgendwie schwierig. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, bricht dir doch, wie es dir mit mir geht, ja. Und das war dann total gut. Auf der Heimfahrt habe ich hier das Evangelium geben können, einfach, weißt du, von Herz zu Herz, nicht von oben nach unten, von, ah, ich bin gerettet, du bist verloren, sondern von Herz zu Herz, ja. Und ich glaube, das ist das auch, was sich Gott wünscht, dass wir von Herz zu Herz fließen lassen, die Liebe, ja. Weil die ist in unseren Herzen ausgegossen. Die Liebe ist da, weißt du, das ist unsere Natur. Du kannst dich gar nicht auf Dauer dagegen wehren, weil die Liebe übernimmt so nach und nach alles, ja. So nach und nach alles, ja. Vielleicht ist es noch nicht ganz so, ja. Aber sie übernimmt. Ja, weil es einfach Geist ist, ja, es ist kein Programm, es ist kein Parteiprogramm, ja, die Bibel als Parteiprogramm, ja, das ist alles gut, was wir hier machen, ja, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen und dieses alles ist alles super, ne? Und ein Weg darüber hinaus ist auch noch da, die Liebe. Es ist kein Parteiprogramm, es ist unsere Identität, ja. Du kannst gar nicht anders, weißt du, kannst gar nicht anders als zu wollen, dass jemand den Vater kennenlernt, weil er gut ist, ja. Weil er vertrauenswürdig ist. Er ist einfach vertrauenswürdig, ja. Er ist vertrauenswürdig, so, sonst kannst du nie jemand vertrauen wie dem Vater, weil er kann nicht lügen, ja. Er kann nicht lügen, ja. Das würde sich ausschließen, wenn Gott sich entscheiden würde. Das kann er nicht, das geht gar nicht, das widerspricht sich, das geht nicht. Ja. Anders als der Teufel, der Vater der Lüge, ne? Ein Mörder von Anfang an. Ja. Aber der Geist bewirkt die Sohnschaft in uns. Es ist was Neues passiert. Weißt, wenn du sagst, Jesus, sei du mein Herr, ich glaube an dich. Ich glaube an deine Auferstehung. Ich glaube an dich, dass du das getan hast für mich. Und ich nehme das an. Ich bringe dir all meine Not. Ich bringe dir all meine Sünden. Ich bringe dir mein Versagen, Herr. Herr, nimm es, Herr. Und ich nehme dein neues Leben dafür. Weißt du, das ist dieser Austausch. Weißt du, nicht nur von befreit und erlöst, was schon super wäre, auch gleichzeitig Sohn geworden, weißt du. Gleichzeitig Kind geworden, ja. In der neuen Familie drin, ja. Mit euch allen in der Familie zu sein, ja. Ja, das ist doch der Hammer. Schau mal deinen Nachbarn hinten an. Schau mal nach hinten, da sitzen auch Leute. Schau mal nach hinten. Oh ja, das muss ich euch lesen hier. Das muss ich lesen. Dann ist im Galater 4, das ist so eine starke Stelle. Als aber die Fülle der Zeit kam, ja, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Ja, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba Vater. Weißt du, der Geist seines Sohnes ist in uns. Ja. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Als die Fülle der Zeit vollbracht war, erfüllt war, kam Jesus, ja. Ja. Und der Sohn macht Söhne. Weißt du, das ist die Natur des Sohnes. Der Sohn macht Söhne. Ja, deswegen ist es auch für unsere Natur, der Sohn macht Söhne. Deswegen ist Evangelisation kein Programm, sondern es ist Identität, weil das unsere Natur einfach ist, ja. Unsere Natur ist es, ja. Unsere Natur ist es. Ja, einfach davon zu berichten, was Gott in uns getan hat, mit uns getan hat. Ja, von der neuen Natur zu berichten. Ja, ja, der Hammer ist, die neue Natur ist der Hammer. Ja, du kannst es mit dem Verstand nicht begreifen. Ja, es ist gar nicht zu verarbeiten, wie das sein soll. Ja, aber der Glaube ist plötzlich da und du weißt, es ist so. Ne? Und du musst es ja nicht mehr begreifen. Weißt du das? Du musst nicht alles begreifen, was so ist. Ja, du kannst es einfach akzeptieren, es ist einfach so. Manchmal ist es so, ich muss es erst begreifen, sonst kann ich das nicht nachvollziehen. Ja, das kenne ich auch aus meinem Leben. Ich muss erst irgendwas begreifen. Ja, zum Beispiel Relativitätstheorie. Ja, mein Sohn hat es mir versucht zu erklären. Ja, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, es ist ein Ding für mich der Unmöglichkeit. Ja, und ich habe es akzeptiert. Ja, es ist so, weil er sagt. Ja, und ich vertraue meinem Sohn. Ja, vertraue meinem Sohn. Aber es ist trotzdem böhmische Dörfer. Ne? Es ist völlig irre. Ne? Völlig irre, ja, ja. Aber das kannst du auch nicht begreifen. Aber ich nehme es an, ja, das Einstein hat es gesagt und mein Sohn hat es gesagt, zwei, ja. Muss was dran sein, ja. Ah. Und dann noch 2. Korinther 5, 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ja, was sagt dieser Vers? Ja, es ist nichts Repariertes, nichts wiederhergestellt worden, sondern was völlig Neues. Ja, diese Schöpfung ist was völlig Neues. Ja, diese Schöpfung ist was völlig Neues. Ja, die Astrid, wenn sie morgens in den Spiegel schaut, ja, wenn sie sich schminkt, wenn sie die Nägel lackiert, ja. Ja, das ist gut, weißt du, du solltest dich schminken, oder? Zumindest der eine Teil der Bevölkerung. Wenn der andere Teil anfängt, da wird es kritisch. Ich habe so gedacht, wo der Pastor gepredigt hat, ja, das ist eigentlich wie so ein Handschuh. Ne? Ja, das alte Leben ist wie so ein Handschuh, noch so, der ist löchrig, der ist da drauf, ja. Und manchmal versuchen wir, den die Löcher zu stopfen oder den anzumalen. Astrid nicht, meine ich jetzt nicht damit, aber, aber eigentlich musst du den alten Handschuh nur abstreifen, weißt du? Wegschmeißen, ja. Weil das, was drunter ist, ist das Echte, ja. Ja, das ist die, das ist einfach das Echte, ja. Das sind echte Hände von Fleisch und Blut und wo der Geist Gottes drin ist, ja. Wo der Geist, du kannst es nicht verstehen, du musst es auch nicht verstehen, aber du kannst es einfach glauben, du kannst es annehmen, weil Gott nicht lügen kann, ja. Weil Gott nicht lügen kann. Ja. Soweit mal. Jesus bringt uns in seine eigene Stellung vor Gott hinein, ja, das macht er, ja, er sagt, mein Vater, er ist Sohn von Ewigkeit her, euer Vater, Söhne durch Erlösung, Söhne durch sein Werk, durch Jesu Werk. Ja, in Christus, bei Paulus, der hat so eine sehr deutliche Sprache, ne, ist es eine Realitätsbeschreibung. In Christus ist eine Realitätsbeschreibung. Ja. Das ist nicht bloß Nachfolge, ist nicht bloß Vergebung, ist nicht bloß moralische Verbesserung, sondern es ist eine neue Schöpfung. Es ist Realität, weißt du? Ja, ja, es ist Realität. Und die Realität wird sich Bahn machen. Ja. Er sagt an einer anderen Stelle, ja, weiß ich jetzt nicht, kommt später. Wollen wir nicht vorgreifen. Ja, und dann kommen wir zum Thema der Heiligung. Weißt du, das hat auch Auswirkungen auf das, was auch der Pastor schon gesagt hat, die Heiligung. Weil Heiligung ist ja gut, ja. Wir sollen geheiligt sein, unsere Seele muss geheiligt werden, unser Geist ist schon geheiligt, ja. Aber die Heiligung, jetzt kann man das so machen wie mit diesem alten Handschuh. Du kannst den immer wieder verbessern, ja. Du kannst hier den moralischen christlichen Anstrich drauf machen, ja, ja, ich sollte nicht lügen, ja, hast du heute gelogen, fragt man dich, es gehört einfach in unsere Gesellschaft hinein, ne? Und nicht zu lügen, das ist schon eine Sache, es glaubt ja auch keiner, wenn du nicht lügst, ne, war ich heute mit ihr in der Klinik und es ist so eine Schranke, du darfst halt eigentlich nicht reiten fahren, aber sie kann halt nicht weit laufen. Ich habe gesagt, ich muss in die Zahnklinik, ich will es absetzen und dann ins Parkhaus fahren. Das ist draußen. Da hat es mir erst nicht geklappt. Ne? Ich habe aber so treu doof geschaut, wahrscheinlich hat er mich reingelassen. Ja. Aber ich bin dann auch rausgefahren, mache ich so, ne? weil du sollst ja nicht lügen. Ne? Ja, drinnen hätte es auch noch Parkplätze gehabt, aber ja. Vielleicht ist es auch dumm, ich weiß es nicht, aber der Sohn lügt nicht. Ne? Du sagst kein falsches Zeugnis. Ne? Das widerspricht dir irgendwann mal. Du kannst es nicht mehr brauchen. Ja? Du willst es nicht mehr haben. Das ist aber vielleicht auch eine Sache, wofür du dich entscheidest. Ja? Das ist gut, nicht zu lügen. Ja? Aber es ist gleichfalls eine Sache, die aus dir herauskommt. Weißt du? Es macht keinen Spaß mehr. Ja? Es ekelt dich an irgendwann mal. Ja? Ich weiß, in meiner Anfangszeit als Christian, ich habe viele Filme geschaut, so und dann waren wir so, wo man viel Haut gesehen hat in dem Film, war mir auf der einen Seite peinlich, ja, hoffentlich sieht es Gott nicht, aber auf der anderen Seite, ja. Wir sind ja unter uns, ja, kann ich ja sagen, ist auch schon lange her, ne? Aber ich hab festgestellt, ja, es ist jetzt mittlerweile so, wenn ich einen Film schaue, ich kann wenn sich die nur küssen, muss ich mich ficken. Es geht ganz automatisch. Selbst wenn die im Film verheiratet sind, ich kann es nicht sehen. Ja, ja, ich kann es einfach nicht mehr sehen. Das ist einfach, weil der Geist macht sich Raum. Ja, der Geist Gottes ist was Gutes, was in dich gepflanzt ist. Es ist was Gutes, was auch die Kraft hat zur Veränderung, was die Kraft hat zur Heiligung. Weißt du, du kannst die ganzen Moralregeln kannst du nehmen. Ich sag mal Moral, man kann auch sagen Gesetz und kannst damit anfangen. Und der verklägerte Brüder präsentiert er das immer. Und die meisten Kirchen und andere Religionen, die leben auch oft danach, ja, nach diesem Moral. Das ist gut und das ist gut. Und die Moral ist gut. Ja, es ist ja Gottes Gesetz. Es ist ja nicht schlecht, es ist ja gut. Aber die Reihenfolge ist die falsche. Ja, die Moral macht so, wenn du dieses und jenes tut, dann darfst du dich Gott nähern. Dann bist du ein Guter. Dann kommst du da rein, ja. Und was sagt das Evangelium? Es ist kein Evangelium. Das ist kein Evangelium. Du kannst dich davon verabschieden, ja. So zu leben ist kein Evangelium. Solltest du Buße tun. Das Evangelium heißt, ich bin eine neue Schöpfung und deshalb kommen diese Sachen aus mir hervor, ja. Deswegen, das ist das, was einfach aus mir hervorkommt, ja. Ja. Und wenn du aufhörst im Fleisch, dich ständig zu verbessern, ja, und einfach anfängst zu glauben, dass was Gott getan hat, einfach gut gemacht ist, ja, perfekt gemacht ist, ja, wo man nichts mehr dazu braucht, ja. Weißt du, wenn du eine Salami hast, ja, wir sind aus dem Salami-Fastenhaus, und die ist perfekt, ja, da brauchst du nicht mehr nachwürzen, ja. Brauchst nicht mehr nachwürzen. Es ist verheerend, dieses Daniel-Fasten, ich sag's euch. Ich bin so ein Wurstesser gewesen, ich kann nur Haferflocken gerade, es geht. Haferflocken, Bananen, Heidelbeeren, ich liebe es, ja, Körner, Futter, das, was die Schafe fressen, das ist gut. Das hätte ich nie gehabt. Und weißt du, wie oft ich darum gekämpft habe, hier mitfasten zu können? Ja, das war wirklich eine Plage für mein Fleisch, weißt du? Ja, das ist aber, du empfindest es nicht als Überwindung, weil du gar nichts dafür kannst. Ja. Du kannst hier nicht auf die Schulter klopfen und sagen, ja, das hast du aber jetzt gut gemacht, du treuer, guter Sohn. Ja. Und das ist gleichzeitig die Gefahr, wenn wo Moralität im Vordergrund steht, weil, ja, du kannst da, wie hab ich's mir aufgeschrieben, du kannst da wirklich dir die Ehre geben dafür. Ja, du kannst dann auch in das Thema hineinkommen, dass du Jesus eigentlich gar nicht brauchst, weil du es kannst, ja. Ja, die Demut verliert sich und du wirst unter Umständen hochmütig. Und das ist eine Sache, die Gott nicht will und deswegen hat das, glaube ich, so gemacht, ja. Und es ist vor allen Dingen auch der einfache Weg, ja. Ja, die ganze Plagerei hört auf, weil das, was in dich gesät wurde, ist einfach gut und perfekt von Anfang an, ja. Und es kommt hervor, ja. Moralische Bekehrung, ja, moralische Bekehrung. Die Quelle bin ich, Mittel, Wille, Einsicht, Disziplin, Ziel, besser werden, Maßstab sind die Regeln, die Folge ist Stolz oder Resignation, je nachdem. Ja. Die neue Schöpfung, Quelle ist Gott, das Mittel ist der Geist, das Ziel ist das Leben, der Maßstab ist Christus, Folge, Freiheit und Dankbarkeit. Weißt du, Moralvorstellungen machen eng. Freiheit macht, also das Leben macht frei, ja. Es macht weit, das öffnet, ja. Das macht dich auch barmherzig anderen gegenüber. Das macht dich barmherzig gegenüber der Menschen draußen, die verloren gehen und nicht wissen warum. Und die denken, sie haben das echte Leben, ja. Aber gehen einfach den Weg des Todes, ja. Ja. Selbstgerechtigkeit ist ein Problem. Ich bin okay, weil ich mich geändert habe, ist ein Problem. Ja. Das Evangelium sagt, du lebst, weil Christus dich neu geschaffen hat. Du hast das Leben in dir drin und es gibt tatsächlich nichts Besseres. Ja. Es gibt nichts Besseres. Es ist ein Paukenschlag, weißt du, ein Paukenschlag gegen alle Religionen, ein Paukenschlag gegen alle Knechtungen in Religionen, ein Paukenschlag gegen alle anderen Religionen, weil das gibt es sonst nirgends, ja. Neues Leben, Söhne, ja. Söhne, weißt du, das ist so verrückt, das widerspricht unserem Denken total, weißt du, zu sagen, ich errette sie einfach, indem ich meinen Sohn opfere und sie sind dadurch geheiligt, sie sind dadurch errettet, ja, und mein Geist bringt alles hervor, ja, er gibt das Wollen und er gibt das Vollbringen, das war's, die Bibelstelle, jetzt kommt immer zur richtigen Zeit, er gibt das Wollen. Ja, moralische Bekehrung ist wie ein alter Baum, der bessere Äpfel tragen soll, ja. Ja, neue Schöpfung ist ein neuer Baum mit neuem Leben. Ja, man kann nicht aus Dornen Feigen lesen, ja. Wenn die Natur Gottes in dir ist und wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, ja, ist die Natur Gottes automatisch in dir, ja. Du musst nur diesen Handschuh ausziehen, ja. Dieses Löcherding, ja. Das neue Leben anziehen. Evangelium heißt, wir haben die Existenz gewechselt. Wir haben die Existenz gewechselt. Christsein heißt Teilnahme am Leben, ja. Ja. Ethik. Ja, die Reihenfolge vielleicht noch. Römer 8, die Reihenfolge ist erst Geist, dann neues Leben, dann Wandel, ja. Oh, viele wichtige Sachen. Hier habe ich Juhu geschrieben. Was heißt das, Juhu? Ja, Heiligung ist nicht etwas, das wir produzieren, sondern jemand, an dem wir teilhaben. Wir haben Teil an der Natur Christi, ja. Wir haben Teil an seinem Leben, ja. Teil an seiner Veränderung, Teil an seiner Heiligung. Wir sind Teilhaber an Christi Stadt. Wir sind Teilhaber, ja. Ja, der Moralismus, Kardinalsfehler, Heiligung ist vom Sein getrennt und sie ist in das Tun verlagert. Die Heiligung ist in das Tun verlagert. Die paulinische Formel, ja, du bist Christus, du bist in Christus, darum lebe es. Darum lebe es, sagt Paulus. Du bist in Christus, darum lebe es. Lebe den Christus. Es ist ein Entfalten dessen, was Gott neu geschaffen hat. Weißt du, deswegen können wir auch Lobpreis machen. Deswegen können wir auch dankbar sein, weil Gott hat es gemacht. Weißt du, ihm gehört alle Ehre, ihm gehört alles Lob. Ja, da kommt Lobpreis automatisch aus dir hervor. Ihr seid der Sünde gestorben. Sagt Paulus, ihr seid der Sünde gestorben, nicht ihr sterbt täglich der Sünde, sondern ihr seid der Sünde gestorben. Ja, ja, das ist der Indikativ. Der Indikativ, das ist das Verb in der Seinsform. Nein, es ist da, ja, es ist da, ja, und dann kommt der Imperativ, die Befehlsform, ja, du sprichst hinein, ja, das, was der Pastor gesagt hat, es ist da und du sprichst hinein, ja, die neue Schöpfung entfaltet sich, es ist da und die neue Schöpfung entfaltet sich, bewusst machen der neuen Schöpfung. Ihr seid mit Christus aufgeweckt, so tötet nun die Werke des Fleisches. Alter Handschuh aus, alter Handschuh. Bleibt das mit dem Handschuh, das bleibt dir. Du wirst heute noch träumen davon. Die Wirklichkeitsform, ja. Das ist Paulus, ja, der schreibt die Wirklichkeitsform, der macht keine Moralpredigen. Er sagt, ihr seid der Sünde gestorben, ja, ja. Wenn du sowas hörst, ihr seid da dreht dein Verstand hohl, ja. Das kannst du aus deinem Verstand nicht begreifen. Ihr seid der Sünde gestorben, ja. Wie soll das sein? Es ist halt geistlich, ja. Geistlich. Und es kann nur geistlich, wenn überhaupt verstanden werden. 5%, weiß nicht. Bei mir sind es, glaube ich, nur keine 5. Aber. 4,5. Immer scharf hin am Pastor her. Ja. Also wie sieht Heiligung praktisch aus? Nicht tägliche Selbstkontrolle, permanente Schuldgefühle, Vergleiche mit anderen. Oh, das ist doch Gift, Vergleiche mit anderen. Das ist echt, das bringt dich um. Das bringt dich um, hör, lass es. Ja. Sondern Verwurzelung in Christus. Ja. Sensibilität für den Geist, wachsende Freiheit vom Ich. Ja. Freiheit vom Ich. Ich will gut sein. Ja. Freiheit vom Ich. Ich bin gut, ja, weil er in mir lebt. Ja, zunehmende Liebe, weil es ist auch so eine Sache. Die Liebe nimmt zu. Ja, kannst nichts dagegen machen, die Liebe nimmt zu. Frucht statt Leistung. Frucht des Geistes. Ja, Frucht des Geistes. Frucht wächst. Sagt, es sind keine Werke des Geistes, es ist eine Frucht des Geistes. Sie wächst, ja. In dem Zusammenhang, ja. Garten, ja, ist ja diese Szene ist ja im Garten Gethsemane gewesen, ja. Garten, das heißt auch, wie heißt es übersetzt, Ölkelder, ja. Und Garten Eden war ja auch ein Garten. Garten ist immer was, was umfriedet ist und wo man Frucht haben will, ja. Der Gärtner will Frucht haben. Es ist kein Acker, wo man alles draufschmeißt, sondern er will Frucht haben, ja. Er will züchten, er will das Gute hervorholen, ja. Das ist ein Garten, ja. Das ist auch vielleicht irgendwie von Bedeutung oder auch nicht. Ja, aber es ist interessant, dass es ein Garten war, ne? Garten Eden. Und dann Garten Gethsemane, wo Jesus dann das auch sich für den Weg Gottes entschieden hat, ja. Und da auch auferstanden und da begraben war, ne? Und da auferstanden ist ja auch wieder. Ja. Ja, auch, woran erkennt man Heiligung ohne Moralismus? Das ist auch interessant. Das kannst man hier beobachten. Du brauchst weniger Selbstrechtfertigung, ja. Du wirst ehrlicher, kommt eine tiefere Demut, eine größere Freiheit und eine echte Liebe. Ja, Heiligung macht weit, Moralismus macht eng. Eine Kurzform noch zum Mitnehmen. Heiligung ist Teilhabe, nicht eine Technik, ist Teilhabe am Erlösungswerk. Sie geschieht aus der neuen Schöpfung heraus. Also es ist eine Frucht. Es ist eine Frucht. Ja? Der Geist ist der Handelnde. Er vollbringt in uns. Er überführt uns. Ja? Er lehrt uns. Ja? Er baut uns auf. Er ist unser Tröster. Ja? Wenn wir, er ist eigentlich der Heilige Geist, unsere Mutter, weißt du, die uns umgibt von allen Seiten, ja? Wo du immer kommen kannst. Ja? Er macht das. Ja. Ja? Und der Wille antwortet, ja, der Wille antwortet. Weißt du, du willst irgendwann das, was Jesus will, ganz automatisch, weil es in dir lebt. Du willst das, was Jesus will. Du willst das, was Gott will, ja. Das wird dir zur eigenen Natur und das kann dir keiner mehr wegnehmen. Gott ist gut, ja. Gott ist gut. Gott ist gut. Können wir es mal zusammen sagen? Gott ist gut. Amen. Halleluja, wow, Gott ist wirklich gut, dass er uns so eine wunderbare Stunde geschenkt hat durch den Andreas, Halleluja, Amen. Geben wir ihm nochmal einen kräftigen Applaus auch, Halleluja. Ja, Hammer. Eigentlich manche Sachen von denen, Andreas, die du gesagt hast, die müsste man fast nochmal als Folie an die Wand werfen oder zum Nachlesen nochmal für zu Hause haben. Vielleicht kann man das ja auf die Schulseite noch drauf machen, weil... Da waren manche so Aussagen, wo du inzwischen, während du sie machst und denkst, wow, Hammer, aber du musst eigentlich nochmal lesen, damit weiß den Herrn. Sehr gut, Amen. Heute Abend haben wir ein richtiges Zweigangmenü in neuer Schöpfung bekommen und Sohnschaft, Halleluja. Also Gott weiß, wir brauchen es doppelt und dreifach. Amen. Kannst nie genug davon kriegen, preis den Herrn. So gut. Okay, jetzt lass uns noch eine Sammlung zusammen einnehmen. Einfach frag den Herrn als ein geliebter Sohn deines Vaters, was darf ich in aller Freiheit des Geistes, was darf ich heute Abend geben, was darf ich hineinsehen in diesen Boden? Und dann tust du das, was er dir gezeigt hat, entweder in Bar hier vor Ort oder mit der Verpflichtungserklärung unter deinem Stuhl oder eingeblendet für euch über Livestream besonders. Überweisung, PayPal, Kreditkarte, Nutzt einfach die Möglichkeiten, so wie es euch eingeblendet wird. Preist den Herrn. Gut, und dann lassen wir es durchgehen. Okay, lassen wir die einmal durchgehen. Tu es, was er dir gezeigt hat. Ja, der Andreas hat ja noch mal ein bisschen das Fasten erwähnt. Am Sonntag, weißt du, Herrn, ja, mir geht es ähnlich wie dem Andreas. Ich habe auch noch nicht aufgehört wirklich mit dem Fasten. Ich bin immer noch, ich kann auch gar nicht viel anderes essen. Weil es dann einfach so gewohnt. Aber ich habe tatsächlich am Sonntag völlig vergessen, offiziell das Fasten zu beenden. Ist mir aufgefallen hinterher, nach dem Gottesdienst. Weil wir waren so im Wundergottesdienst abgeschwebt, dass ich an solche Niederungen gar nicht mehr gedacht habe. Also, wenn du das noch nicht gemerkt hast, dann ist das Fasten jetzt hiermit beendet. Aber ich weiß schon, manche haben schon sich selber natürlich entbunden. Das ist im Kalender gesehen. Also, preist den Herrn. Aber ich glaube, es war wirklich eine super Zeit. Oder wie von euch haben das Fasten genossen auch? Ich fand, es war wirklich eine super starke Zeit auch, war echt richtig gut. Gott hat uns wirklich wieder tiefer geführt und auch die Gebetsabende hier waren richtig stark. Hammer und dann der prophetische Abend im Tim Kasken und das Encounter-Wochenende ja auch noch in der Fastenzeit. Das war richtig Hammer, das Encounter-Wochenende auch und preist den Herrn. Also Gott ist echt stark. Halleluja. Ich habe euch auch noch ein, zwei Zeugnisse oder vielleicht eins reicht vielleicht von der Zeit her. Aber hier starkes Zeugnis auch zum Bewusstsein, wirklich unser Bewusstsein wahrnehmen, auch gegen Angriffe. Von einem unserer Glory House Leiter, der schreibt von vor 2 Wochen, glaube ich, oder einer Woche, schreibt gestern Abend, also er hatte Grippe und er schreibt, gestern Abend ging es mir immer schlechter. Das Fieber stieg wieder in Richtung 40 Grad. Der ganze Brustkorb schmerzte enorm vom vielen Husten und die Bronchien rasselten so laut, dass es schon an eine Ruhestörung grenzte. Interessant. Vor allen Dingen für die Ehefrau. Ich beschloss, heute noch einmal zum Arzt zu gehen, um stärkere Medikamente zu besorgen. Als es dann nachts besonders schlimm wurde, bin ich dann aufgestanden, um zu beten. Während ich betete, habe ich meinen Stand als Sohn eingenommen. Das ist das, was wir heute Abend hatten. Ja? Echt richtig spannend. Ich habe einfach die Wahrheit zitiert, er lebt in mir, die ganze Herrlichkeit Gottes ist in mir, das komplette Heil ist in mir, es ist alles vollbracht, ich bin geheilt. So kann das, was gerade an meinem Leib ist, eigentlich nur eine Lüge sein. Während ich das proklamierte und dann auch Buße getan habe, diesen Zustand zu dulden und mehr auf irgendwelche Medikamente zu vertrauen und merkte ich, wie die ganzen Schmerzen sich vollständig zurückzogen. Die Atemwege komplett frei wurden, Kopfschmerzen, Druck auf den Ohren, alles verschwand innerhalb von 5 bis 10 Minuten. Ich habe dann noch Fieber gemessen, 37,3. Das ist der Hammer. Das ist echt stark. Ich bin total begeistert über diese Erfahrung. Weißt du, was das für eine Erfahrung ist? Das ist die Erfahrung der Macht der neuen Schöpfung oder der neuen Natur oder des neuen Lebens, was alles zusammengehört oder alles eins ist. Das ist die Erfahrung dieser Realität. Es ist stärker als Dämonen, stärker als Sünde und sogar oder auch stärker als Krankheit. Amen. Preist den Herrn. Und dann noch eins, ganz kurz aus dem Glory House in Wildflecken. Da kam ein Teilnehmer, kam zum Vorgebet und er hatte zuckende Augen. Kennst du das? Das hatte ich in Coburg, da war auch ein Mann, der hatte zuckende Augen und dann habe ich für ihn gebetet und dann hat er wieder war das Auge wieder gerade und hat nicht mehr gezuckt. Und hier auch während der Gebetszeit, die haben im Vorgebet, berührte ihn der Heilige Geist und das Zucken der Augen war verschwunden. Halleluja, preist den Herrn. Amen, danke Jesus.